Deep Purple in ihren Anfängen 1969 mit Hallelujah, ihre Debütsingle auf dem Harvest-Label, das von der englischen Plattenfirma EMI gegründet wurde, um die Musik der neuen Generation nicht zu verpassen. Die Namen der ersten Stunde, die gerade gehörten, Deep Purple, Third Ear Band, Pete Brown und die englische Variante des amerikanischen Captain Beefheart, die Edgar Broughton Band, jetzt zu hören mit dem Beefheart-Song Apache Dropout.